Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Zeit für einen Blick in die Glaskugel, aber bevor wir den werfen, noch einen Blick zurück. Avengers Infinity War, Fantastische Tierwesen 2 und 50 Shades of Grey, Befreite Lust. Das waren die erfolgreichsten Kinofilme 2018. Aber, wie gesagt, wie wird dieses Jahr sein? Was wird uns im Kinojahr 2019 erwarten? Sowohl im Blockbuster, aber auch im Arthouse-Bereich. Das sagt uns jetzt Anna Wollner. Ist das an? Ja, läuft. Also bei uns, nicht bei Iron Man, denn der hängt seit dem Ende von Avengers Infinity War alleine im Weltall. Der größte Cliffhanger der Superheldenfilmgeschichte wird in Avengers Endgame im April aufgelöst. Oder eben auch nicht. Thanos hat genau das erreicht, was er wollte. Er hat die Hälfte aller Lebewesen ausgelöscht. Wir haben verloren. Wir alle. Mit dem Superhelden-Mashup um alle Marvel-Helden der vergangenen Jahre geht ein Kapitel zu Ende, nur damit sich direkt ein neues öffnen kann. In Captain Marvel schickt die Superheldenschmiede erstmals eine Frau alleine ins Rennen. Mich plagen ständig diese Erinnerungen. Irgendetwas aus meiner Vergangenheit ist der Schlüssel zu all dem. Superhelden auf der Kinoleinwand, aber zum Glück nicht nur. Kinokassendominator Disney versucht sich an einem altbewährten Konzept und bringt gleich drei alte Animationsklassiker als Realverfilmung auf die große Leinwand. Will Smith als Aladdin, Tim Burton bringt Dumbo zum Fliegen und Simba als König der Löwen wird über die Klippe gehalten. In fotorealistischer Animation vor Original-Hintergründen, versteht sich. Genug der großen Filme, widmen wir uns dem kleineren, dem anspruchsvolleren Arthouse-Kino. Während in Joanna Hawkes Film The Souvenir, einer Liebesgeschichte zwischen einer jungen Filmstudentin und einem dubiosen Mann, Honor Swinton Byrne, die Tochter von Tilda Swinton, ihr Leinwanddebüt gibt, nimmt eine lebende Legende ihren Hut. Der letzte Film mit Robert Redford, The Old Man and the Gun, zu Deutsch Ein Gauner und Gentleman, ist der letzte Film des 82-jährigen Oscar-Preisträgers. Eine Liebeserklärung an ihn und seine Filme. Starttermin Ende März. Wissen Sie, was ich mache, wenn die Tür zuschlägt? Ich springe aus dem Fenster. Noch zwei lebende Legenden bringen neue Filme ins Kino oder zumindest auf den Bildschirm. Martin Scorsese hat von Netflix über 100 Millionen Dollar Budget für sein Mafia-Epos The Irishman bekommen und vereint Robert De Niro, Joe Pesci und Harvey Keitel wieder vor der Kamera. Quentin Tarantino präsentiert mit Once Upon a Time in Hollywood seinen 10. und vermeintlich letzten Spielfilm, angesiedelt im Hollywood der späten 60er Jahre. Ein ehemaliger Star einer Western-Serie und sein Stunt-Double, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, versuchen im New Hollywood Fuß zu fassen, eingebettet um den Mord an Sharon Tate und zumindest da auf wahren Begebenheiten basierend. Starttermin Anfang Oktober. Jason! Jason! Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me and I'll keep you safe. Nach dem Sensationserfolg von Get Out legt Regisseur Jordan Peele erneut mit einem Horrorfilm nach. In Us, Wir, will eine Familie eigentlich nur einen entspannten Urlaub machen, doch nachts steht auf einmal unerwarteter Besuch vor der Tür. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Can I help you? Und dann ist da noch If Beale Street Could Talk von Moonlight-Regisseur Barry Jenkins, basierend auf dem Roman Beale Street Blues von James Baldwin. Eine Geschichte über ein junges schwarzes Paar, angesiedelt in Harlem 1974. Ein Film über Liebe und Hass und die Kraft darüber, in ausweglosen Situationen weder den Mut noch die Würde zu verlieren. Das intime, poetische Porträt über die Opfer eines ungerechten Systems. Du weißt, ich liebe dich. Egal, was passiert. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Du und ich für immer. Kommen wir zu den deutschen Filmen. Der Goldene Handschuh von Fatih Akin läuft auf der Berlinale und kommt danach direkt ins Kino. Sven Terdings Das schönste Paar startet am 21. März. Eine Ausgangssituation wie bei Michael Haneke. Maximilian Brückner und Luise Heyer spielen ein junges Lehrerpaar, das im Urlaub überfallen wird und nicht mehr so recht ins Leben zurückfindet. Und oh boy, Regie-Wunderkind Jan-Ole Gerster hat seinen zweiten Langfilm fertig. Lara. Sebastian Schipper zeigt mit Rhodes einen Roadtrip zweier ungleicher Jugendlicher durch Europa, einem britischen Ausreißer und einem Flüchtling. Und Regisseur Burhan Qurbani verlegt in seiner Alfred Döblin-Adaption von Berlin-Alexanderplatz die Handlungszeit in die Gegenwart. Naturalistisch, düster, poetisch wird es in dem All-Female-Horrorfilm Endzeit von Carolina Helsgaard. Niemand hat Schuld an dem, was damals passiert ist. Wichtig ist, wir sind noch da. Stimmt, es haben nur die Arschlöcher überlebt. Arschlöcher müssen zusammenhalten. Endzeit ist ein Film über Schuld und Emanzipation. Nicht nur ein politisch-ökologischer Kommentar, sondern auch ein feministisches Statement. Und damit ein gutes Beispiel für das kommende Kinojahr. Viele Namen und Titel, auf die man sich also freuen kann. Ein Blick auf das Kinojahr 2019 von Anna Wollner.